Lesung der Botschaft vom 12. Januar 2022 von Thomas aus der Familie Neubart mit dem Titel Sehnsucht. Wie handelt Mensch während eines sein Leben bedrohenden Ereignisses, beispielsweise sein Körper würde in Flammen stehen oder jener in Atemnot zu ertrinken drohen? Ist nicht Zeit, uns als ein relativer, jede Lebenssituation anders zu bemessender Empfindungszustand bekannt gemacht worden, bei welchem Mensch situationsbedingt stets getreu der zeitlichen Dringlichkeit handelt? Mensch kann mindestens 60 Tage ganz bequem ohne einen Happen Essen auskommen, bei bestimmten yogischen Zuständen auch lebenslang. Reichen dem die Gesetze kennenden Geschulten allein die uns alle umgebenden 28% pranisch-energetische Bereitstellung des unseren Energiekörper weltlich bereichernden Göttlichen gänzlich aus, um alle Lebensfunktionen daraus zu speisen? Glaubt Mensch jedoch fest an ein ihn verhungern lassendes Szenario, hierbei auch noch panisch sich in eine Abhängigkeit, Sucht begebend, wird er wohl oder übel geistig zuerst, danach leiblich verhungern. Geistig zuerst, danach leiblich verhungern. So geschieht also Mensch nach seinem Unglauben. Gleiches Denkmuster, jedoch auf Flüssigkeit bezogen, funktioniert eine Woche lang, wasserlos 7 Tage zu überstehen. Ein nicht geschulter Organismus würde dehydriert seine Lebensfunktion aufgeben. Währenddessen der Yogi sich in Gott, Samadhi, begibt, aus der Fülle der Ganzheit zu tanken und somit nicht entsprechendes Erlebnis dem Verdurstenden gleich erlebte. Betrachten wir die Atemlosigkeit, jene Bindung der Seele an den Körper. Atemlosigkeit, jene Bindung der Seele an den Körper. Ist bereits nach 5 bis 7 Minuten das Licht aus oder vielmehr an? Besagter Yogi erfreut sich erst nach dem Stillstand seiner Atemfunktion des Zustandes genannten Samadhis. Besondere Techniken, die jeder etwas begabte Mensch bei der Self-Realization Fellowship aus den Lehren des Gurus Paramahansa Yogananda erlernen kann, lassen Mensch den Status des Übermenschen erleben und als späteren Guru zum Hyperion werden. Unbesiegbar ist jenes Gott auf Erdenwesen in seinem Zustande des Vollkommenseins. Hiermit verbunden und unbedingt zu erwähnen, jegliche physischen Waffen der Welt verfehlen ihren ihnen zugedachten Anwendungsbereich. Hieb- und Stichwaffen, automatische Schusswaffen, derartig niederste Anwendungswerkzeuge sind im Gott-Modus Peanuts für einen Yogi. Lieber Thomas, kann man dich auch mal irgendwann bei einer Demonstration reden, sehen und hören oder lehnst du die Öffentlichkeit grundsätzlich ab? Danke, dass du wieder schreibst und uns an deinem Wissen teilhaben lässt. Es umarmt dich, Fiona Gunzmann. Alles im Außen, liebe Fiona, ist Dualgestalt unserer Egos. Sich aus seiner Machtposition in den Weltenkrieg des Gegeneinanders zu begeben, ist nicht der Weg eines lichten Yogis, auf dessen Weg ich mich noch ziemlich am Anfang meines Versuches seit Jahrzehnten befinde. Eine Demonstration, so sehr sie auch von Frieden getrieben sein mag, stellt die Kontroversen von allen Teilnehmern dar. Schlimm ist es dann, so Menschen auf Bühnen reden, mit ihren Meinungen, Ansichten, die anderen Teilnehmer entweder aus deren individuellem Sein versuchen zu entreißen, was bei einigen leicht möglich ist, bei anderen Diskussionsteilnehmern aber sofort eine kriegerische Antipathie erzeugt. Darum ist alles im Außen Krieg. Nichts dort dem eigenen Seinsaspekt auf die Weise des Individualismus entsprechend, dass die Individualgestalt sich in seiner Funktion als einer der vielen Gottesfunken des kosmischen Seins entfalten kann. Jedes Zusammensein von Menschen basiert zu großen Teilen auf einem entweder Gegeneinander oder einem halbwegs harmonischen Zustand. Doch so wie du bist, bin ich nicht und umgekehrt auch nicht. Menschen wollen frei sein, verständlich. Doch Freiheit finden sie nicht und niemals im Krieg der Außenwelt. Die Welt des Außen ist aber Polarität, also Krieg und Frieden zugleich. Der Krieg der Welt wird und kann sich, so Isais und Ishtar, auch niemals ändern. Wir können gemäß unseres Egos verbessern, aufbauen, verschönern. Doch gut und besser im Sinne von ganz und göttlich bekommen wir die Welt niemals, ohne den Zustand zu akzeptieren. Es wird uns immer ein Mensch dabei begegnen, der konträr unserer Ansicht, unseres Seins, sich maßgeblich einbringt und bereits bei einer mikroskopischen Abweichung entsteht ein neuer Krieg der Disharmonie. Nein, ich stehe nicht auf Straßen oder Bühnen, nicht mehr, sind diese das Außen der hohen See verkörpernd. In meiner Macht ist Stille, die mir alle Fülle des Allseins einbringt. Hier bin ich das mich verkörpernde Wesen der Vollkommenheit, das ich immer sein wollte und immer sein werde. Will der Avatar des hiesigen Seins ein Lächeln im Spiegel seines Außen sehen, so muss er zunächst das Lächeln innerhalb seines wahren Wesens erzeugt haben. Im Außen nach Antworten zu suchen hieße, die Fragen den Ewigen und Wahrhaftigen zuerst beantworten zu lassen. Die Lösung des Freiseins ist niemals in der Welt zu finden, wie Frieden und Liebe nicht in der Kälte des Gegeneinanders ihren Platz haben. Schreiende Stille als Dualausdruck der Qualität der Welt. Alles von allem ist dort auf einmal und so sucht sich jeder Mensch seine eigene ihm entsprechende Sehnsucht, um aus der Befriedigung eines Wunsches einen neuen und noch einen und dann noch danach noch mehr sich zu erfüllen. Samadhi ist Zufriedenheit innerhalb des seinslosen Seins, die niemand im Außen finden wird. Ich bitte dich und die Leser, das Verständnis hierfür zu erreichen, den dreiteiligen Film zu schauen. Ist er inhaltlich nicht verstanden, ihn wiederholt zu schauen? Niemand bisher konnte besser verinnerlichen, was der Zustand des vollkommenen Bündnisses mit Gott ist. Dazu die drei Links zu YouTube. Sei still und wisse. Es heißt Samadhi, die vollkommene Selbstverwirklichung, die höchste Gottverbindung, sei nicht zu erlernen, was grundsätzlich wahr ist, mit einem Aber im Gepäck. Ohne Vorbereitung und zur Umsetzung wesentlicher Werkzeuge ist Samadhi nicht zu erreichen. Dass ich als Self-Realization-Fellowship-Schüler zwar auch die Einweihung erhielt, sozusagen den Meistertitel eines Yogis innehabe, ist kein Geheimnis. Jedoch erlangte ich jenen Zustand des Samadhi nicht durch die Lehren meines Gurus, nicht durch seine guten Techniken, sondern vollkommen allein durch meine Befreiung von allen Zwängen, welche mir die lebensvernichtende, giftige Welt zuvor aufheizte. Das Loslassen aller Süchte ließ mich meinen freien Willen und die damit verbundene Zwanghaftigkeit auch ablegen und Gottes Werk als das Werk des Heiligen Geistes annehmen. Hierzu musste ich nichts von Menschen lernen, war und ist der Funke des Einsseins mit mir selbst schon immer in mir. Weniger war auch hier mehr und so ließ ich eine Anbindung nach der anderen an die Welt los, wie Rauchen, Alkohol, Kaffee, Tee, Zucker, Kohlenhydrate, Fleisch, Wurst, Käse, Milch Obst, mehrere Essen pro Tag, Freunde, Familie, Bekannte, die Person, Autos, Immobilien, Geld sorgen, sinnlose mir von Dritten zu ihrem Nutzen aufoktroyierte Verpflichtungen, Gedanken, Wünsche, Begierden. Und plötzlich war dort alle Fülle in der Stille des vollkommenen Glückseligen. Alles, was ich mir zuvor in meinen Schöpfungszuständen wünschte, lag mir zum Greifen nah. Plötzlich war ich in allem so reich, wie ich Reichtum mittels Arbeit noch niemals zuvor erreicht hatte. Und, was der wesentliche Aspekt ist, ich hatte die Schlüssel zum Vollkommensein in meinen Händen, musste also seither nichts mehr durch Horten anhäufen. So erkannte ich die eine und wichtige Wahrheit. In der Stille meines Seins liegt alle Fülle des Göttlichen. Nein, Fiona, ich gehe nicht auf die Straße, um mich dort klein zu machen. Petition, le petit. Ich bin groß und machtvoll. Seit meiner Erfahrung des Samadhi in einem Zustand des Hyperion. Würde Gott eine seiner von ihm bestimmten Schöpfungen nach Befreiung fragen, oder ist der Schöpfer alles, was ist? Ebenso bist du, Fiona, der Heilige Geist, deine eigene Macht, die du allein in deinem Wissenskern zu erwecken findest. Es tut nicht Not, im Außen der Straße deine eigene Kraft und Allmacht zu suchen. Dort findest du die eine, nächste und übernächste Ablenkung, zu dem Tausende und Zehntausende Meinungen, Wünsche und Süchte von Menschen, die noch lange nicht in ihre Kraft gelangt sind. Ansonsten sie nicht dort um das Freisein bettelten, dessen Schlüssel seit Anbeginn bereits in ihnen wohnt. Ich wünsche dir, wie allen Lesern und Hörern, dass ihr diesen heutigen Tag als Schmetterling aus eurem bisherigen Kokon verlassen werdet. Heil und Liebe, Thomas.